Kundgabe 2506. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.10.1942. Gottes Liebe und Erbarmung kommt den Menschen entgegen. Und das ist Gottes große Erbarmung, dass er die Menschen zu sich zieht durch seine Gnade, dass er ihnen seine Hilfe bietet, weil sie ohne diese versagen, weil sie den Weg ins Vaterhaus nicht finden, wenn Gott ihnen nicht entgegenkommt. Es will der Vater sein Kind heimholen, doch es erkennt das Kind den Vater nicht, bis dieser die Hand ausstreckt und es zu sich zieht. Und diese Erbarmung ist der Ausfluss seiner Liebe. Was aus ihm hervorgegangen ist, das sucht er wieder, sich zuzuleiten, denn es ist ein Teil seiner selbst. Es soll aus freiem Willen sich ihm zuwenden. Doch da es seinen Ausgang nicht mehr erkennt, ist es zu schwach. Und darum benötigt es seine Liebe und Gnade und seine übergroße Erbarmung. Und auch das kommende große Leid ist ein Werk der Barmherzigkeit Gottes. Es ist eine Gnade, die den Menschen verhelfen soll zur Rückkehr zu Gott. Doch die Menschen werden es nicht erkennen als Gnade, und darum wird sie auch unwirksam bleiben. Es wird das Leid die Menschen nicht zu beugen vermögen, denn sie sind Gott fern, und sie wissen nicht um seine große Liebe und Barmherzigkeit. Sie sind seine Geschöpfe und kennen den Schöpfer nicht mehr an. Sie sind seine Kinder und verlangen nicht zurück ins Vaterhaus, weil sie in geistiger Blindheit dahingehen und das Licht nicht annehmen wollen, das Gott ihnen sendet auf ihren Lebensweg aus großer Erbarmung. Amen.